Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, den 15. Juni 1798. Nur ein paar Zeilen für heute, der Kopf ist mir diesen Monat so warm von dem, was ich noch zu tun und zu leisten habe, dass ich gar zu keiner ordentlichen Folge in meinen Geschäften komme. Goethe ist auch schon lange hier, und wir sehen uns alle Abende. Zum Almanach geschehen allmählig Vorbereitungen. Goethe hat schon sehr schöne Sachen dazu parat, die ich dir gelegentlich schicken will. Was mir dazu wird eingegeben werden, das wissen die Götter. Man sollte sich hüten, auf ein so kompliziertes, weitläufiges und undankbares Geschäft sich einzulassen, wie mein Wallenstein ist, wo der Dichter alle seine poetischen Mittel verschwenden muss, um einen widerstrebenden Stoff zu beleben. Diese Arbeit raubt mir die ganze Gemächlichkeit meiner Existenz. Sie heftet mich anstrengend auf einen Punkt, lässt mich an kein ruhiges Empfangen von anderen Eindrücken kommen, weil zugleich auch die Idee eines bestimmten Fertigwerdens drängt, und gerade jetzt scheint sich die Arbeit noch zu erweitern, denn je weiter man in der Ausführung kommt, desto klarer werden die Forderungen, die der Gegenstand macht, und Lücken werden sichtbar, die man vorher nicht ahnen konnte. Ich bin nun erst recht froh, dass ich dir von den ersten Akten noch nichts gezeigt, denn du sollst das Ganze gleich in der Gestalt sehen, worin es bleiben kann und muss. Es